Protokolle 17.1. Wir werden daher den Wirkungskreis dieses Berufes einschränken und seine Mitglieder zu öffentlichen Beamten machen. Die Rechtsanwälte werden wie die Richter das Recht haben, mit den Parteien Fühlung zu nehmen. Die Gerichtsfälle werden ihnen zugeteilt werden und sie werden sie nach den Akten zu prüfen haben. Sie sollen ihre Klienten aufgrund des Ergebnisses der Voruntersuchung verteidigen. Sie werden ihr Honorar ohne Rücksicht auf das Ergebnis der Verteidigung beziehen. Auf diese Art werden wir eine anständige, unparteiische Verteidigung erzielen, die nicht von Rücksichten auf den Vorteil, sondern von der Überzeugung geleitet wird. Das wird auch die heutige übliche Bestechung beseitigen, durch die derjenige gewinnt, der mehr zahlt.